Außer Kontrolle. Radio Glasnost. Jeden letzten Montag im Monat. Von 21 bis 22 Uhr. Auf UKW 103,4 MHz. Radio Glasnost. Außer Kontrolle. Lassen Sie mich zunächst einen herzlichen Willkommensgruß an Sie alle richten. Die Deutschen, und ich bin sicher, dies gilt für die Menschen in beiden Teilen unseres geteilten Landes, sind stolz darauf, dass diese wichtige Zusammenkunft in Berlin stattfindet. Naja, das meinte zumindest Hans Klein, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, heute vor dem Entwicklungsausschuss des IWFs. Ihr könnt euch nun überlegen, ob ihr stolz darauf seid oder nicht. Jedenfalls bemerkenswert, wie die Jungs von der Regierung es immer schaffen, für alle zu sprechen, obwohl nun 80.000 Leute gestern genau das Gegenteil demonstriert haben. IWF und Weltbank, dieses Thema beherrscht zurzeit die Medien. Da will auch Radio Glasnost nicht zurückstehen. Am Wochenende gab es auch in der Hauptstadt der DDR Veranstaltungen zu IWF und Weltbank. Dazu erreicht uns heute ein Bericht. Doch bevor wir dazu kommen, beschäftigen wir uns erst einmal mit dem Verhältnis Staat und Kirche. Auf der Synodaltagung am letzten Wochenende in Dessau forderte Landesbischof Laich eine Neuorientierung der gesamten Medienpolitik in der DDR. Radio Glasnost will heute dazu einen Beitrag leisten und sendet Mitschnitte von der Kirchentagung. Aufgrund der Beschränkungen und Selbstbeschränkungen der anderen Medien dürfte dies die einzigen Originaltöne sein, die ausgestrahlt werden. Als Beitrag zu einer neuen Medienpolitik wollen wir auch unseren ersten Bericht verstanden wissen. Wir veröffentlichen eine bisher unter Verschluss gehaltene Erklärung des Mitglieds des Politbüros der SED, Dr. Jarowinski, zum Verhältnis von Staat und Kirche nach den Januarereignissen. Außerdem haben wir noch ein bisschen Geschichte und Geschichten von Wolf Biermann und Bärbel Bohley. Selbstverständlich gibt es auch Tipps und Veranstaltungshinweise. Und falls sich aktuell in der Stadt, Ost wie West, irgendetwas ereignen sollte, sind wir natürlich flexibel genug, dies ins Programm einzubeziehen. Am Mikrofon wie immer Ilona Marenbach. Eine Neuorientierung der gesamten Medienpolitik, also der DDR, forderte Landesbischof Laich letzte Woche auf der Tagung der Bundessynode in Dessau. Und dies scheint Not zu tun, denn die Synodalen hatten mal wieder Klage zu führen über die diversen Beschränkungen ihrer Öffentlichkeitsarbeit. So konnten verschiedene Kirchenzeitungen nicht erscheinen und das aus so kleinlichen Gründen, dass der sächsische Bischof Hempel schon stöhnte, er sei an die Grenzen seines Einfühlungsvermögens in die Belange des staatlichen Partners gelangt. Nun macht der staatliche Partner einem das Einfühlen allerdings auch nicht ganz einfach. Während die Kirche ihren Part in der Beziehung schon mehrfach öffentlich thematisierte, hüllt sich ihr Gegenüber am liebsten in Schweigen, was ja bekanntlich immer viel Nährstoff für Spekulationen bietet. So viel scheint zumindest sicher. Die Beziehungskiste hat in ihrem 10. Jahr einen gewissen Riss erfahren, an dem jetzt noch etwas gekittelt wird. Nach den Ereignissen der Rosa-Luxemburg-Demonstration im Januar war die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Im Februar verschickte die Partei einen Rundbrief an die ersten Sekretäre der Kreis- und Bezirksleitungen, in dem sie ihr Vorgehen gegenüber der Kirche festlegte. Wir dokumentieren im Folgenden diesen Text, den wir erst vor kurzem in die Finger bekamen. An die ersten Sekretäre der Bezirksleitungen und der Kreisleitungen der SED. In letzter Zeit wurde in einigen Bezirken und Kreisen verstärkt versucht, unter dem Dach der Kirche konterrevolutionäre Aktionen gegen Staat und Gesellschaft zu provozieren. Die Hintermänner dieser Aktionen haben zum Teil in Berlin-West ihren Sitz. Sie stützen sich aber auch, wie aus dem Kommentar des ND zu entnehmen ist, auf Bürger der DDR, die glauben, dass die Gesetze der DDR für sie nicht zutreffen. In jedem Fall steht vor uns die Aufgabe, die feindliche Tätigkeit gegen die DDR zu unterbinden. Aus diesem Grunde findet in den nächsten Tagen eine Aussprache mit der Leitung der evangelischen Kirchen statt, in der klargestellt wird, dass die evangelische Kirche sich selbst einen schlechten Dienst erweist, wenn sie denen entgegenkommt, die die Kirche für ihre staatsfeindliche Tätigkeit missbrauchen wollen. Es ist also Ziel dieses Gespräches, dem Abgleiten von Teilen der evangelischen Kirche von den Vereinbarungen des Treffens vom 6.3.78 entgegenzuwirken. Bei der Behandlung dieser Fragen wurde festgelegt, dass entsprechend dieser Konzeption Gespräche der zuständigen staatlichen Stellen mit den Bischöfen bzw. Amtsträgern unter Berücksichtigung der Situation des jeweiligen Bezirkes bzw. Kreises stattfinden. Dabei darf kein Zweifel ausgelassen werden, dass der Staat schon von der Verfassung her die religiöse Tätigkeit der Kirche schützt, dass er in keinem Augenblick zulassen wird, unter dem Schirm der Kirche staatsfeindliche Tätigkeit durchzuführen. Dies geschieht unter dem verfassungsrechtlichen Grundsatz, dass vor dem Gesetz alle Bürger gleich sind. Das in dem Rundschreiben angedeutete Gespräch mit der Kirchenleitung fand am 19. Februar statt. Von kirchlicher Seite nahm daran Landesbischof Leicht teil, die staatliche Seite war durch das Mitglied des Politbüros Dr. Werner Jarowinski vertreten. Im Laufe des Treffens trug Jarowinski in einem langen Referat die Kritik der Partei an der Rolle der Kirchen in den Auseinandersetzungen mit den Basisgruppen vor. Dabei betonte er zunächst die insgesamt positive Entwicklung des Verhältnisses von Staat und Kirche in den letzten 10 Jahren. Gerade auch die Kirche habe davon Nutzen gehabt. Dieses Verhältnis wolle man, so versicherte die staatliche Seite, auch weiter fortführen. Dann wandte sich Dr. Jarowinski dem zu, was er als eine Einmischung der Kirche in staatliche Angelegenheiten klassifizierte. Wir dokumentieren im Folgenden diesen Text, Teil des Textes in Auszügen. Bei dem Gespräch im Februar weigerte sich Dr. Jarowinski, Bischof Leichtes Manuskript zu überreichen. Wir erhielten es, wie auch das Anschreiben an die Bezirks- und Kreissekretäre, erst vor kurzem. Ob es an Aktualität etwas eingebüßt hat, mag jeder selbst entscheiden. So wie wir die Religionsfreiheit garantieren und uns nicht in die religiösen Angelegenheiten der Kirche einmischen, kann und darf die Kirche weder dem Staat obliegende Funktionen wahrnehmen, noch sich in staatliche Angelegenheiten einmischen. Vorstellungen und Konzeptionen der Kirche als Staat im Staat oder einer Kirche gegen den Staat stehen im Gegensatz zur Verfassung, zur erprobten und bewährten Praxis langjähriger gedeihlicher Arbeit. Wer versucht, in die kirchliche Tätigkeit Fragen einzubringen, die mit der Kirche nichts zu tun haben, stört das gute Verhältnis zwischen Kirche und Staat, handelt gegen die Interessen der Gläubigen und untergräbt die eigene Basis. Eine elementare Voraussetzung für die alles in allem positive Gesamtentwicklung war und ist die Standortbestimmung der evangelischen Kirche in unserer Republik, in unserer Gesellschaft, als Kirche nicht gegen, nicht neben, sondern als Kirche im Sozialismus. In letzter Zeit wurde diese bewährte Grundlage zunehmend einseitig ausgehöhlt und verletzt. Was dabei besondere Besorgnis hervorruft, ist der offene und wachsende Missbrauch bestimmter kirchlicher Einrichtungen für Zwecke und Aufgaben, die nichts mit der Kirche, der Religionsausübung zu tun haben, sondern im Gegenteil das Recht der Gläubigen auf freie Religionsausübung beeinträchtigen und sogar gefährden. Je stärker auch kirchliche Kreise international für die Unterstützung der Friedenspolitik, für Dialog und Verständnis eintreten, das kann weltweit festgestellt werden, desto größer wird auch der Widerstand bestimmter reaktionärer Kräfte. Nicht zu übersehen sind dabei Tendenzen, in die DDR hineinzuwirken, die positive Gesamtentwicklung zu stören. Man kann das nicht übersehen, dass es bestimmte Kräfte gibt, denen die ganze Richtung einer Kirche im Sozialismus, die Integration christlicher Bürger und kirchlicher Institutionen in die Gesellschaft nicht passt. Sie möchten das längst gescheiterte Konzept der Kirche als politische Opposition gegen den Sozialismus, der Kirche als trojanisches Pferd wiederbeleben. Zu den Ereignissen, die berechtigte Besorgnis hervorrufen, gehören Vorgänge in einigen Berliner Kirchen, die zu einer unzumutbaren, gefährlichen Belastung geworden sind. In Kirchen werden reine politische Agitationsveranstaltungen organisiert, staatsfeindliche Losungen und Aufrufe zum Krawall und zur Konfrontation geduldet. Haben nicht jene Kirchenvertreter, die große Mehrzahl Gläubiger, ja unsere Öffentlichkeit recht, wenn sie besorgt fragen, wie lange das noch hingenommen werden soll und fordern, dass endlich Schluss damit sein muss, Kirchen zu Oppositionslokalen gegen den Staat zu machen. Die Grenze des Zumutbaren wurde überschritten, der Bogen wurde überspannt. So kann es nicht weitergehen. Über den Kopf der doch angeblich zuständigen Gemeindekirchenräte werden in einer Reihe von Fällen unter Druck von außen und oben Veranstaltungen organisiert, die von den gutmeinenden Initiatoren am Ende gar nicht mehr beherrscht werden. Das sind doch in der Tat Auflösungserscheinungen kirchlicher Strukturen, kirchlicher Ordnungen, die, so stellen sich das offenbar einige Leute im Hintergrund vor, durch andere Strukturen ersetzt werden sollen. Wenn sogar Kirchenvertreter offen darüber reden, dass sich regelrechte Substrukturen bilden, dass es erkennbare logistische Fernsteuerung von außen gibt und ein entsprechendes Zusammenwirken, dann muss das Anlass zur Selbstbesinnung, zur Umkehr, zur notwendigen Klarstellung, zur Veränderung durch die verantwortlichen Gremien führen. Kirchen sollen zu Tribunalen, zu Anwaltsbüros oder zu Anklagebehörden umgewandelt werden. In offiziellen kirchlichen Dienststellen melden sich Leute am Telefon als Kontaktbüro, Solidaritätsbüro oder Koordinationszentrum. Hier wird ein gefährliches Spiel mit dem Feuer betrieben. Es werden Zerrbilder vermittelt, ja, neue Feindbilder aufgebaut. Der Weg führt über die bekannten Ereignisse um die Zionskirche am Rande der Rosa-Luxemburg-Liebknecht-Demonstration zum Gedenktag des Dresdner Infernos. Nun wird der Jahrestag der Republik der 7.10. als nächster großer Termin für die Fortsetzung der Dresdner Veranstaltung angekündigt. Jetzt ist es höchste Zeit, unverzüglich dafür zu sorgen und zu garantieren, dass überall Kirche wieder Kirche wird. Auch in unserem Lande gibt es eine öffentliche Meinung zu diesen Fragen. Im ND wurden kürzlich einige Zuschriften veröffentlicht. Wir haben es dabei bewenden lassen. Es ist bewusst bisher nicht alles an die Öffentlichkeit gebracht worden. Aber es gab Empörung, Unverständnis, Unwillen und auch Fragen nach dem Platz mancher führender Persönlichkeiten der Kirche in unserem Land. Ist es nicht wirklich an der Zeit, im Interesse und im Namen der Millionen fleißiger Bürger christlichen Glaubens, dass die Kirchenleitung das Wort nehmen, für die Mehrheit der Christen reden, die in den Tausenden von Kirchen unseres Landes ihre religiösen Bedürfnisse erfüllt sehen und unter dem Dach der Kirche keine gegen ihren Staat gerichtete Propaganda hören wollen? Ist es nicht an der Zeit, dass alle zur Selbstbesinnung, zur Vernunft zurückkehren, nüchtern und mit Realitätssinn vorgehen, Vertrauen schaffen, sich wieder auf das Gemeinsame konzentrieren und das Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel setzen? Wie sich das Verhältnis von Staat und Kirche im Blick auf das kommende Jahrzehnt aufgrund der Erfahrung des vergangenen Jahrzehnts gestaltet, das hängt also in hohem Maße von der Kirche selbst ab. Go. T-Rex. Das gespannte Verhältnis zwischen Staat und Kirche war Thema mehrerer Synodaltagungen im letzten halben Jahr. Zuletzt auch beim Kirchentreffen in Dessau. Waren es im Januar noch vor allem die kirchlichen Basisgruppen, die zu staatlicher Verärgerung führten, so kamen seitdem die Ausreisewilligen hinzu. Forderungen nach gesellschaftlichen Veränderungen wurden laut und auch ein verändertes Verhalten des Staates eingeklagt. Wie dieses aussehen kann, war Gegenstand der Ausführungen von Landesbischof Laich in Dessau. Wir brauchen eine Gesellschaft, die ein menschliches Angesicht hat im täglichen Erleben. Man könnte fast sagen, die sozialistische Gesellschaft ist so gut, wie sie das einzelne Mitglied der Gesellschaft im täglichen Erleben der gesellschaftlichen Vorgänge wahrnehmen kann, und zwar in seinem persönlichen Schicksal. Wir brauchen die Vielfalt der Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen. Wir, das ist sehr deutlich gesagt worden, müssen dem mündigen Bürger das eigene Urteil zutrauen, und dass er auch aus unterschiedlicher Berichterstattung aufgrund der eigenen Urteilskraft gebrauchen kann. Und das bedeutet eine Neuorientierung der gesamten Medienpolitik. Wir werden auch mit den Vertretern des Staates darin einig sein, dass wir nicht einfach Entwicklungen der Sowjetunion für die DDR kopieren können. Die Grundvoraussetzungen sind sicher in vielen Tatbeständen unterschiedlich. Aber wenn die Vorgänge, die unter Erneuerung der Gesellschaft in der Wahrheit zu beschreiben sind, in ihrem Kern richtig erfasst werden, dann ist es die Grunderkenntnis, dass angesichts der Herausforderung einer Überlebensgemeinschaft der ganzen Welt und angesichts der wirtschaftlichen Herausforderung der einzelne Mensch mit der freien Entfaltung seiner Gaben und Möglichkeiten gebraucht wird. Und dass es ohne diesen einzelnen Menschen mit seinen besonderen Gaben und Möglichkeiten weder den Einsatz, der von jedem gefordert ist, hinsichtlich des Überlebens der Menschheit, noch auch den Einsatz für eine gedeihliche wirtschaftliche Entwicklung in den weltweiten Konkurrenzkampf der Wirtschaft geben kann. Und diese Erkenntnis, dass der Einzelne nicht als einer, der unter Administration steht und nur so handelt, sondern als einer, der eigene Verantwortung und eigene Initiative so weit wie möglich entfalten können muss und das auch in seinem gesamten Lebensbereich erfahren muss, dass dieser einzelne Mensch in unserer Gesellschaft als ein Glied der Gesellschaft dringendst gebraucht wird. Dies muss umgesetzt werden. Das heißt, was wir hier in unserer eigenen Gesellschaft als Erneuerung der Gesellschaft in der Wahrheit zu befördern wünschen, ist nicht die Alternative zu einer sozialistischen Gesellschaft, sondern es ist der Versuch der Erneuerung dieser Gesellschaft unter den Bedingungen der Gegenwart. soweit, Bischof Laich. Reisen bildet bekanntlich nicht nur, sondern schärft auch den Blick dafür, was man am eigenen Lande hat und was auch nicht. Auf der Dessauer Synode nahm die Diskussion über Reisemöglichkeiten einen breiten Raum ein. Und über eines waren sich die Redner einig: So golden, wie der Westen erscheint, ist er nicht. Die Reiseerfahrungen, naja, jedoch nicht nur die, waren den Synodalen Anlass, sich Gedanken über die Attraktivität der DDR zu machen. Im Folgenden werden wir zwei von ihnen hören: die Pastorin Gabriele Lettich und den Pastor Friedrich Schorlemmer. Die teilweise schlechte Tonqualität bitten wir zu überhören. Irgendwann schaffen wir mal die Aufnahmequalität des Fernsehens der DDR. Ich denke, wir sind alle aufgerufen, etwas zu tun, dass unser Land attraktiver wird. Denn das, meine ich, ist auch ein sehr, sehr großer Punkt der Ausreisewelle in unserem Land. Ich zum Beispiel ärgere mich fast täglich, wenn ich mit unserem Hund spazieren gehe, über unseren Zerfall der Altstadt. Es ist so katastrophal, wie unsere drittälteste Stadt der DDR zerfällt. Im eigenen Kern, und es ist keine Folge abzusehen, dass hier sich etwas ändert. Trotzdem ist es auch für mich kein Grund, einfach auszureisen. Oder Senfer sagte ja, wir sollen erzählen, warum bleiben wir hier. Ich habe überlegt, ja, warum bleibe ich eigentlich hier? Das ist erstens, es ist meine Heimat. Zweitens, ich fühle mich trotz allem hier sehr wohl. Drittens, ich habe eine Arbeit, die mir Spaß macht. Ich werde anerkannt, obwohl ich Christ bin oder trotzdem, dass ich Christ bin. Und das alles motiviert mich immer wieder, auch den Leuten zu sagen, die den Mut verlieren, bleibt hier und helft hier mit, dass es besser wird. Ich möchte sagen, mein Mann und ich, wenn wir so durch unsere Stadt gehen, überlegen dann oft, sollen wir eigentlich nächstes Jahr zur Kommunalwahl gehen und dieselben Stadtväter, die das alles zulassen, in unserer Stadt wieder wählen. Soweit Gabriele Lettich, auch Friedrich Schorlemmer äußerte sich dazu. Und die Zahl derer, die nun weggeblieben sind oder aufgrund von Besuchen wegbleiben wollen, steht in einem verschwindenden Zahlenverhältnis zu denen, die gereist sind. Obwohl das sicher ein Verlust ist, aber jedenfalls ist das nicht der Grund. Diese Entwicklung, also denke ich, ist sehr erfreulich, auch wenn den zurückkehrenden Bürgern manchmal schmerzlich bewusst wird, vor allem den Erstreisenden, wie ergraut die 39-jährige Republik ist. Auch wenn die Reisenden hinter die farbige Glitzerwand des Westens gesehen haben, und über manches ernüchtert sind, wird ihnen bewusst, dass uns mehr Farbe und Farbigkeit des Lebens gut, ja nur täte. Wenn Reisende zurückkehren, wissen sie aber auch aus Erfahrung zu schätzen, was es heißt, dass bei uns niemand unter die Armutsgrenze fällt, dass die Drogen für Jugendliche bei uns kein zu gravierendes, einfach vorsichtiges Problem sind, mit dem was nicht vergleichbar. Dass bei uns alle Arbeit haben, das erfahren Sie und wissen, das ist nicht Propaganda der Zeitung, sondern Sie erleben das auch, was es heißt für Menschen, keine Arbeit zu haben. Aber gleichzeitig weckt eine Reise das Bedürfnis nach Blumen, zum Beispiel im Mai, nach Gemüse im Juli und nach einer gastlichen Gaststätte. Wer hier in Dessau jetzt unterwegs war, abends nochmal, konnte das überprüfen. Da wächst aber auch eine Erwartung, dass wir gegen die Einförmigkeit einen pluralistischen Sozialismus brauchten, vielleicht so etwas wie ein sozialistisches Probierverhalten auch in der Schule. Bei manchen, etwa bei mir, verstärkt sich auch der Wunsch nach einem Sozialismus, der sich grün einfärbt. Wenn der Bürger, wenn der Ärger über die Defizite bei uns überwunden wird, kann er als Veränderungsbedürfnis für uns produktiv werden das, was hier auf Seite 3 im zweiten Absatz gesagt wird, geschieht tatsächlich. Gereiste werden dann mündiger, tun den Mund auf für eine Veränderung, die mehr Lust macht, hier zu leben. Und zu wirken für eine gesellschaftliche Alternative zum westlichen Kapitalismus, mitten unter den Schwierigkeiten, die sich entwickelt haben oder die wir selber entwickelt haben. Wir sollten die Freude über die Erweiterung der Reisemöglichkeiten von Friedrich Müller aus ausdrücken. Zweitens, wir sollten die Bitte ausdrücken um die Erweiterung auf Besuche bei Freunden und für touristische Reisen, damit unsere Gesellschaft sich nicht spaltet in die, die eine Großtante haben, die ein langes Leben wünschen und die, die keine haben. Und drittens sollte sie nun die Bitte ausdrücken, dass auch Kinder ihre Verwandten besuchen können. Warum sollen sie ausgeschlossen sein? Ich jedenfalls habe Schwierigkeiten, den fragenden Kindern zu begründen, warum sie nicht zu denen fahren können, die sie besuchen können und sie in ihrer Lebenswirklichkeit mit ihren Freuden und Schwierigkeiten kennenzulernen. Also, wir können nicht immer die Kinder in die Mitte stellen bei der Taufe und sie bei dieser Sache für ganz draußen. Zum Thema Reisen und auch Ausreisen gab es auf der Synodaltagung in Dessau nicht nur Kritisches, sondern auch Selbstkritisches zu hören. Mit der Rolle, die die Kirche bei diesem Problem einnimmt, setzte sich Konsistorialpräsident Stolpe auseinander. Zur Begründung von Ausbeugungsanträgen werden familiäre, gesundheitliche, andere humanitäre Gründe, aber auch ökonomische Gesichtspunkte und die innenpolitischen Verhältnisse der Deutschen Demokratischen hier ändert sich nichts. Ursachen für Ausbürgerungsanträge hat nicht nur die Staatsführung der DDR gesetzt, das ist zu einfach, allein von entschlossenen Reformschritten sofort Lösungen zu erwarten. Die Ausbürgerungsproblematik gehört zu den in Deutschland unaufgearbeiteten Kriegslasten, deshalb ist auch der andere deutsche Staat mit betroffen. Indirekte Mitverantwortung für Ausbürgerungsanträge tragen auch unsere Kirchen selbst. Denn wir haben zu wenig von unserer Hoffnung auf Veränderung weitergeben können. Es ist uns nicht genügend gelungen, Glaubensgründe, die zum Bleiben sprechen, zu vermitteln. Wir haben es bisher nicht vermocht, die Frage nach dem Sinn des Lebens und seinem wirklichen Grund wichtig zu machen. Die Kirche ist zu häufig nur für ihre eigenen Rechte, die Chancen ihrer Gläubigen eingetreten und hat übersehen, dass ein reichliches Drittel der Bevölkerung dieses Landes weder zu den Kommunisten noch zu den Christen gehört, keine Chance haben und durch unsere Möglichkeiten frustriert werden können. Die Kirche ist aufgefordert, sich der Ausbürgerungsentschlossenen einzusetzen, wo sie Menschen unwürdig behandelt werden. Das Eintreten für diese Menschen kann die Kirche ins Zwielicht bringen. Es kann das Verhältnis zum Staat partiell verschlechtern, insbesondere dort, wo Staatsorgane meinen, diese Probleme mit administrativer Macht lösen zu können. Doch wir haben keine Wahl, wenn Menschen in wirklicher Not sind. Die Kirche ist aber überfordert und muss widerstehen, wenn kirchliche Veranstaltungen in Ausbürgerungskundgebungen umfunktioniert werden sollen oder gar die Kirche als Schutzschild für erpresserische oder gewaltsame Ausbürgerungsaktionen missbraucht. Die Ausbürgerungsproblematik ist nicht schnell zu lösen. Auf längere Sicht sollten Umzüge von der DDR in die Bundesrepublik und umgekehrt normale und geregelte Vorgänge sein. Bis dahin bleibt auch die Kirche herausgefordert. Caress and a kiss. Man, it noch ein Hinweis für alle, die am aktuellen Stand der Dinge in West-Berlin interessiert sind. Um 10 Uhr gibt's die neueste Zusammenfassung der Ereignisse. Eine Erneuerung der Gesellschaft unter den Bedingungen der Gegenwart forderte in Dessau Landesbischof Laich mit Seitenblick auf das sowjetische Vorbild. Schon einmal gingen von dort Impulse aus für eine Öffnung der Gesellschaft. Der Hoffnungsträger hieß Chruschtschow und einer derjenigen, die damals hofften, war der Liedermacher Wolf Biermann, erst Parteimitglied, später in Ungnade gefallen und 1976 ausgebürgert. Er veröffentlicht demnächst eine Platte mit seinen ersten Liedern aus eben jener Epoche. Und er hat, in der Hoffnung, sie dort einmal wieder selbst spielen zu können, eine Kassette mit diesen Liedern über die Mauer geschickt, mit einem Begleittext. Und siehe da, er erhielt Post aus der DDR von Bärbel Bohley, vor kurzem erst von einem unfreiwilligen Westaufenthalt zurückgekehrt. Sie setzt sich mit dem West-Biermann auseinander, kritisch und solidarisch. Ihr Fazit: Wiederkommen sollst du. Zwei Beiträge also über die Geschichte und ihren Bezug zur Gegenwart, die, wie wir meinen, es rechtfertigen, von unserem bewährten Glasnost-Prinzip etwas abzuweichen, nur Berichte aus der DDR selbst zu bringen. Hören wir also nun Biermann West, Bohley Ost und dazwischen die alte, aber doch zeitgemäße Musik, wie mein Redakteur heute meinte. Nostalgie, denkste. Nietzsche war. Fürchtet euch nicht, dies hier ist eine Platte gemacht aus Glasnost. Nostalgie. Glas. Nostalgie. Ja, ich trinke ein Gläschen. Glasnost auf den Reisepass nach drüben. Und singe euch ein paar Lieder aus meiner Anfängerzeit. 1959 bis vielleicht 1963. Lieder wie diese hier waren nicht verboten, aber auch nicht gerade das, was die Partei wollte. Sowas verbreitete sich durch Kopien von Tonkopf zu Tonkopf. Auch im Westen kursierten bei jungen Linken solche Tonbänder. Aber auf dem Markt waren diese Lieder nicht zu haben. Bis heute nicht. Nicht im Osten, nicht im Westen. Plattenangebote vom Klassenfeind lehnte ich damals ab, weil ich mir die Chancen in der DDR nicht vermasseln wollte. Ja, ich hoffte in diesen ersten Jahren immer noch darauf, dass erstmal im Osten meine Sonne aufgeht. Aber die Rechnung ging nicht auf. Ich war wirklich ein parteifrommer Ketzer. Und eben das wollte ich sein. Ein kleiner VEB, ein volkseigener Biermann. Ich war mit meiner Obrigkeit noch halb ein Herz und eine Dummheit. Dies Jahr geriet nun der junge Liedermacher Stefan Kraftschick in den Westen. Ich wurde verglichen und ich geriet selbst ins Vergleichen. Ich dachte wieder an so Zeug, wie ich es schrieb, als ich anfing mit der Liedermacherei. Damals, heute. Chruschtschow, Gorbatschow. Die Ähnlichkeiten springen ins Auge. Auch damals. Neue Zeit. Aufbruch. Diffuse Hoffnungen sprudelten in unseren jungen Köpfen. Gewiss, die Zeitumstände waren nicht gleich, aber sie sind vergleichbar. Die Losung von der Sowjetunion lernen heißt siegen. Lernen kriegte damals, wie heute, plötzlich einen ironischen, einen subversiven Drive. Diese Lieder schrieb ich ja in den kurzen Jahren einer stalinistischen Entstalinisierung unter Walter Ulbricht. Ulbricht, ein Kretin und eine Kreatur Stalins. Er hatte sich nach dem 20. Parteitag der KPDSU 1956 vier schlimme Jahre lang eingeigelt. Er wollte dem Beispiel der Sowjetunion nicht folgen. Berüchtigt wegen seiner Devotion gegenüber dem großen Bruder, probte er endlich mal Souveränität. Aber leider eine, die nach hinten losgeht. Der Spitzbart wehrte sich tapfer gegen den poltrigen Glatzkopf in Moskau. Ulbricht wehrte sich gegen die Liberalisierung, so wie heute sein greises Ziehkind Honecker gegen das Beispiel Gorbatschow. Erst Anfang der 60er kam dann das sowjetische Tauwetter mit dem Ostwind über Polen bis in die vereiste DDR. Und damit schwappte auch eine Lyrikwelle über die Grenzen. In Moskau, auf dem Majakowski-Platz, Jewtuschenko und Wosnissenski. In Ostberlin Volker Braun, Sarah Kirsch, Karl Mickel, Bernd Jentsch und ich mit der Gitarre, Wolf Biermann, ein Schaf im Wolfspelz. wir wurden angeführt, nein, wir wurden vorgeführt von einem Mitglied der Akademie der Künste, ein Dichter, der schon damals keine Gedichte mehr schrieb und von dem gesagt wurde, keiner schweigt so schön wie Stefan Hermlin. Die alten Säcke im Politbüro, die Stasi-Schnüffler, die Betonköpfe unter den Kulturfunktionären, die Parteibarden, sie sahen in uns, was wir leider nicht waren, gefährliche Umstürzler. Denen stanken wir nach Konterrevolution. In Wahrheit waren wir Kinder und glaubten an den Weihnachtsmann Wladimir Iljitsch. Und wir hatten die Rosinen der Aufklärung im Kopf. Wir wollten unseren allmächtigen Genossen, die davon leben, dass morgens die Sonne untergeht, ein Licht aufstecken. Aber die Bonzen sind ja auch Aufklärer ihrer Art. Sie spekulieren darauf, dass wir doch noch zur Vernunft kommen, zu ihr. Die Lieder dieser Platte beweisen, dass diese Spekulation beides war mies und gar nicht so daneben. Gemessen an meinen späteren müssen euch diese Lieder zahnlos vorkommen, aber damals, gegen die verdorbenen Mümmel, Greise im Politbüro, hatten solche Verse Biss. Es war freilich der politische Biss von Milchzähnen, die uns längst ausgefallen sind. Diese frühen Lieder gehen besser in ein Ohr, an dem ein Kopf hängt, der die deutsche demokratische Preisliste von damals kennt. 2 Jahre für einen witzlosen Witz über Walter und Lotte. 5 Jahre VEB-Knast für eine Losung an einer Mauer gegen die Mauer. 4 Jahre Bautzen für ein unveröffentlichtes Gedicht gegen die Zensur in der DDR, das bei der Hausdurchsuchung hochgezogen wurde. Alles war so teuer und wir wollten alle gern billiger davonkommen. Ja. Also. Funktionär? Funktioniert. Unser Sekretär ist gut, hält nie lange Reden. Was er sagt, hat Hand und Fuß, ohne Phrasen, ohne Schmus, überzeugt er jeden. Läuft der Laden wie geschmiert, Funktionär, funktioniert, keine Frage? Keine Frage. Darauf noch Hilare. Bier. Abends kauft er selber ein in überfüllten Läden. Weiß den Preis und was es gibt, wen das Volk hasst oder liebt, ohne große Reden. Läuft der Laden wie geschmiert, Funktionär, funktioniert, keine Frage? Keine Frage. Darauf noch der Lare. Korn. Korn. Wenn's mal keine Zwiebeln gibt, dann lügt er nicht im Ganzen. Zwiebeln wären ungesund, sondern sagt, wir können nur essen, was wir pflanzen. Läuft der Laden wie geschmiert, Funktionär, funktioniert, keine Frage? Keine Frage! Darauf noch eine Lage. Wodka! Wodka. Spielen am Hintern hat er nicht vom zu langen Sitzen. Redezeit für jedermann, 5 Minuten besser ist, bei der Arbeit schwitzen. Läuft der Laden wie geschmiert, Funktionär, funktioniert, keine Frage? Keine Frage. Darauf noch eine Lare. Sekt. Letzten Sommer ließ er sich einen Schnurrbart wachsen. Meckern, welche sagt er schlau? Max und Ulbricht ließen auch sich die Bärte wachsen. Läuft der Laden wie geschmiert, Funktionär, funktioniert, keine Frage? Darauf noch der Laden. Und ein Mädchen liebt ihn auch, sah erst 18 Winter. Hat von ihm ein Kind im Bauch, wunderschön und hoch die Braut. Und die nächsten Kinder, läuft der Laden wie geschmiert, funktioniert, funktioniert, keine Frage. Keine Frage. Darauf noch der Laden. Lieber Wolf, aus meinem Briefkasten hole ich die Kassette VEB Volkseigener Biermann mit einem Zettelchen. Vielleicht hast du Lust, etwas dazu zu schreiben? Erst habe ich keine Lust, dann aber, Ich fahre nach Mecklenburg, hören wir im Auto die Kassette. Biermann flüstert, weint und singt und schreit und ich bekomme Lust zum Schreiben. Nicht über diese Lieder, es gibt viele, die ich mehr liebe, aber über dich, den Liedermacher meiner Generation. Wann gab es Nähe oder Ferne? Manchmal bin ich über eins deiner Lieder gestolpert. Plötzlich war es da und sang 3 Tage in meinem Kopf herum. Da waren die Worte, die ich nicht gefunden habe, die Worte für meine Trauer, meine Wut, meine Hoffnung. Wir haben damals ganz dicht gewohnt. Du in der Chausseestraße und ich in der Luisenstraße. Oft habe ich dich gesehen, einkaufen, Tennis spielen oder einmal mit der Gitarre auf dem Robert-Koch-Platz. Du warst unansprechbar für mich, weil ich damals viel zu schüchtern war. Fast wie alle aus meiner Generation bin ich spät auf meine Fragen zu den Antworten der anderen gekommen. Ich glaube, du hast mich nie gesehen, aber ich bin ja auch noch ein bisschen kleiner als du. Wir haben deine Texte abgeschrieben. Die Melodien habe ich oft erst später kennengelernt. 1976. Alle haben das Kölner Konzert gesehen. Alle sprachen davon. Dann deine Ausbürgerung, Unterschriftensammlung, all die Aufregung. Auch von mir sind damals Freunde in den Sog gezerrt worden und im Westen an Land gegangen. Ich hatte so gehofft, dass du dich mit Wallraff an die Weltzeituhr im Alex ketten würdest. Etwas später habe ich dann Robert Havemann und Katja kennengelernt. Von dir wurde oft gesprochen, deine Lieder wurden gespielt. Und als Robert im Sterben lag, durftest du noch einmal deinen alten Freund besuchen. Dabei habe ich dich dann doch noch kennengelernt. Du hast noch einmal in Grünheide gesungen und wir diskutierten bis in die Nacht hinein. Da fiel das Wort vom Pisspot DDR und ich hatte eine Wut auf dich. Irgendwie fühlten wir uns an die Wand gestellt und nebenan lag Robert, der die 2. Hälfte seines Lebens in diesem Pisspot gelebt und die Hoffnung nicht aufgegeben hatte, dass in diesem Pott eine gute Frühlingssuppe zu kochen wäre. Später dann auf der Seelengeldplatte die Zeilen. Was wagten wir früher, jetzt wägen wir ab. Ost gegen West, Staat gegen Staat. Und jeder will wollen und keiner will müssen. Wir schätzen einander, wir, bis ans Grab. Wir schätzen uns ab, wir wittern Verrat und registrieren im vertrauten Gesicht die neuen Züge. Wir kennen uns noch, doch noch, und erkennen uns nicht. Da war ich versöhnt mit dem Abend in Grünheide. 1983 habe ich dann ein Gefängnis von innen kennengelernt. Jeden Tag 10.000 Schritte, frei nach Erich Löst und im Kopf, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. So viel bin ich noch nie gelaufen und so viel habe ich noch nie gesungen. Dann die Fernsehsendung mit dir. Einer sagt immer, was redet der da für eine Scheiße? Schon zu lange weg. Ein anderer, ja, zu lange weg. Aber was er sagt, trifft es genau. Du bist du und du bist weg, wie das so ist in Deutschland. Immer wieder fällt irgendwann irgendjemandem ein, da gibt es doch dieses Biermann-Lied. Dann wird die Platte aufgelegt. In China hinter der Mauer. Vor 2 Jahren auf einer FDJ-Veranstaltung sangen sie Soldat, Soldat. Sie wussten nicht, von wem dieses Lied war. Einer hat es auf einem alten Band seiner großen Schwester gefunden. Es ist nicht der Witz, der mich froh macht, nein. Es ist ihre Sehnsucht. Wenn es hier keine Zwiebeln zu kaufen gibt, denke ich nicht an dein Zwiebellied. Aber bei vielen Gelegenheiten an die schöne Aufforderung, nehmt euch die Freiheit, sonst kommt sie nie. So soll es sein, so soll es sein, so wird es sein. Als ich jetzt von meiner unfreiwilligen Reise aus England zurückkehrte, dachte ich, was werden Sie wohl bei dieser Hausdurchsuchung mitgenommen haben? Bestimmt wieder den Biermann, Havemann und den Fuchs. Und tatsächlich, so leicht wird man zur Hexe und Hellseherin. Oder sollte sich nur nichts verändert haben? Aber vielleicht singst du doch noch einmal hier. Und Jürgen liest und Robert wird rehabilitiert. Die Zeit im Osten ist andere Zeit. Wir lächeln uns an und schweigen dann mit zärtlicher Bitterkeit. Ich grüße dich, deine Bärbel Bohley, Berlin, DDR. Wolf Biermann und Bärbel Bohley. Kommen wir nun zum Thema Nummer 1 der letzten Tage, dem IWF-Kongress. Nicht nur in West-Berlin, auch in der Hauptstadt, wo zahlreiche der Banker übernachten, begann am Wochenende eine Aktionswoche. Allerdings mussten und müssen die Veranstaltungen im Saale stattfinden, denn die Staatsführung hatte unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass sie öffentlichen Protest nicht hinnehmen werde. Diesem Verdikt fiel eine geplante Mahnwache vor der US-Botschaft ebenso zum Opfer wie ein Pilgermarsch zwischen 3 Kirchengemeinden, der für gestern Abend geplant war. Nachdem verschiedene Gemeindepfarrer Besuch vom bezirklichen Sekretär für Kirchenfragen erhalten hatten, wurde auf einer Krisensitzung im Konsistorium entschieden, 2 Abendgottesdienste abzusagen. Der Pilgermarsch war damit gestorben. Übrig blieb ein Gottesdienst in der Sophienkirche. Das Beigeben der Kirchenleitung trug ihr geharnischte Kritik von einigen Basisgruppen ein. Während des Gottesdienstes gestern Abend wurden Flugblätter verteilt, auf denen es unter anderem hieß: Wieder einmal sind wir in einer gemeinsamen Aktion von Staat und Kirche entmündigt worden. Wir lassen uns nicht länger in die Nischen abdrängen, die Pfaffen und Bürokraten für uns noch übrig lassen. Wir protestieren gegen diese Veranstaltung, die dazu dient, das schlechte Gewissen zu beruhigen und christlich zu vernebeln. Dies ist moderner Ablasshandel. Die Kirchen werden zu Grabstätten des Evangeliums. Kirche und Staat Hand in Hand vernichten die Zukunft in diesem Land. Soweit das Flugblatt, das unterschrieben ist mit Revolutionärer Kirchenchor. Zu den übrigen Aktivitäten der letzten Tage nun ein Bericht. Eröffnet wurde die Aktionswoche am Freitagabend mit einem Solidaritätskonzert der Künstler in Aktion. Samstag und Sonntag fand in der Kirchengemeinde von Friedrichsfelde ein Seminar zu Fragen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung statt. Eingeladen waren sowohl Vertreter und Vertreterinnen von Befreiungsbewegungen der Dritten Welt, aber auch Experten aus dem Ostblock. Einigen Gästen wurde offenbar jedoch die Einreise verwehrt. Knapp 80 Seminarteilnehmer und Teilnehmerinnen diskutierten zunächst über die Rolle von IWF und Weltbank, über das Verhältnis zwischen den imperialistischen Ländern und der Zweidrittelwelt. Sind diese Institutionen im Sinne einer gerechteren Wirtschaftsordnung reformier- oder gar demokratisierbar, oder müssen sie abgeschafft werden? Abschaffen, ja, aber wie? Dr. Müritz, Dozent für Ökonomie an der Humboldt-Universität, kritisierte die Diskussion als einseitig, beklagte die Maschinenstürmerei. Die Maschine, in diesem Fall IWF und Weltbank, sei ein an und für sich neutrales Instrument, dessen Einsatz vom Benutzer allein abhänge. Schließlich könne man auch nicht das Skalpell verantwortlich machen, wenn eine Operation schieflaufe, sondern allein den Chirurgen. Die Weltwirtschaftsordnung hätte objektive Sachzwänge hervorgerufen, die momentan nicht zu überwinden seien. Er musste sich heftige Kritik anhören, unter anderem auch die Frage, ob er als SED-Mitglied eigentlich noch Marxist sei, wenn er den Kapitalismus als unabänderbar akzeptiere. Ein anderer Diskussionsschwerpunkt war die Verstrickung der realsozialistischen Länder in den Weltmarkt. Fünf von ihnen, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien und die VR China, sind bereits Mitglieder im IWF. Andere Länder stehen vor diesem Schritt. Ein Referent geriet über die marktwirtschaftlichen Tendenzen in der ungarischen Wirtschaftsreform ins Schwärmen. Tenor: In allen Läden gibt es Westwaren, bald werden mit Hilfe westlichen Kapitals Aktiengesellschaften gegründet und die Arbeitsproduktivität steigt auch, weil unrentable Betriebe geschlossen werden. Über die sozialen Folgekosten, wie die wachsende Massenarmut in Ungarn, ging er großzügig hinweg. Und Südkorea strich er als positives Beispiel dafür heraus, wie weit es ein Entwicklungsland bringen kann. Andere Referenten betrachteten die aktuellen Wirtschaftsreformen, wie in der Sowjetunion und in anderen realsozialistischen Ländern, weitaus kritischer. Kann der Realsozialismus ökonomisch, aber auch sozial und ethisch so verändert werden, dass er einer alternativen Wirtschaftsordnung den Weg weisen kann? Ist es überhaupt möglich, das kapitalistische Wertgesetz zu umgehen? Können zwischen sozialistischen Ländern und der Dritten Welt solidarische Handelsbeziehungen aufgebaut werden, die nicht auf Ausbeutung beruhen, sondern zum Vorteil beider Seiten sind? Viele Fragen. Marx, Lenin und der trotzkistische Ökonom Ernest Mandel wurden zitiert. Zwar wurde die sozialistische Planwirtschaft grundsätzlich verteidigt, aber klar war, dass sich die Verfügungs- und Besitzverhältnisse an den Produktionsmitteln in den realsozialistischen Ländern umfassend verändern müssten. Rätedemokratie mit Selbstverwaltung. Viel Veränderungs- und Einflussmöglichkeiten sahen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei den derzeitigen Verhältnissen nicht. Aber wenn niemand was tut, verändert sich überhaupt nichts. So ging man auseinander ohne konkrete Ergebnisse, aber mit der Hoffnung, einen Anfang in der Diskussion gemacht zu haben. Denn schließlich kommt es nicht alle Tage vor, dass sich staatliche, kirchliche und autonome Kreise in einem solchen Streitgespräch zusammenfinden. Ein Teilnehmer am Rande zu einem anderen: Ich weiß auch nicht, warum sich unsere Staatsführung so hat. Schließlich kann ja eine solche Systemkritik am Kapitalismus doch nur reinlaufen. Soweit der Bericht über die bisherigen Aktivitäten zum IWF. Bleibt noch nachzutragen, dass gestern beim Gottesdienst in der Sophienkirche auf einem Flugblatt ein paar Termine verkündet wurden, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Es sind die Aktivitäten der offiziellen IWF-Teilnehmer in der Hauptstadt. Und zwar unternehmen sie morgen um 13.30 Uhr eine Rundfahrt durch die Stadt und finden sich um 18 Uhr im Pergamonmuseum ein. Ab Mittwoch, Ab 9 Uhr werden sie eine Exkursion nach Potsdam unternehmen. Der Donnerstag bietet sich ab 9 Uhr bei einer Stadtrundfahrt und um 13.30 Uhr vor dem Pergamonmuseum die letzte Gelegenheit, das Wirklichkeit werden zu lassen, was auf dem Flugblatt als Aufforderung stand. Klotzt sie an, lasst sie eure Nähe spüren, wir sind nicht allein. Und nun, wie gesagt, der Überblick über die Veranstaltungen, die in den nächsten Wochen zu IWF und Weltbank geplant sind. Morgen Dienstag findet um 20 Uhr in der Emanuelkirche ein Osteuropa-Forum statt. Gäste aus Polen, Ungarn, der CSSR und Bulgarien sollen über die Frage diskutieren, Rolle der realsozialistischen Länder in der Weltwirtschaft, sozialistische Perspektiven. Die Emanuelkirche befindet sich in der Emanuelkirchstraße, Ecke Prenzlauer Allee. Der Widerstand im südlichen Afrika ist Thema einer Veranstaltung, die Mittwochabend um 20 Uhr in der Umweltbibliothek geplant ist. Wer also mit Vertretern aus Südafrika diskutieren will, solle sich übermorgen in der Griebenowstraße 16 einfinden. Ebenfalls am Mittwoch, und zwar um 19.30 Uhr, gibt es einen Gemeindeabend im Gemeindezentrum Hohenschönhausen. Das Motto lautet: Für eine solidarische Welt. In der Emanuelkirche findet am Donnerstag um 20 Uhr ein Lateinamerika-Abend statt. Geboten werden Videos, Live-Musik und Lesungen zum politischen Widerstand und zur kulturellen Identitätsfindung der Völker Lateinamerikas. Den Abschluss der Aktionswoche bildet ein Konzert im Gemeindehaus Friedrichsfelde am Freitag um 20 Uhr. Es spielen die Gruppen Country und Co. und Spartano. Etwas für die Jüngeren gibt es am nächsten Sonntag um 13 Uhr im Kirchsaal der Zionsgemeinde. Unter dem Motto »Kinder müssen zusammenhalten, auch wenn sie weit auseinander wohnen«, spielt die Dritte Welt Kindergruppe Banana das Stück mit dem gleichen Titel. Für aktuelle IWF-Informationen gibt es übrigens auch eine Telefonnummer in Ostberlin. Das ist die Nummer 438-3207-438-3207 und es ist aber nur in dem Zeitraum, wo die Aktionswoche stattfindet. Das war's mal wieder mit Radio Glasnost. Redaktion und Aufnahmeleitung hatte Dieter Rulf. Die Technik betreute Cordula Ritter. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilona Marnbach. Es geht jetzt gleich weiter mit dem aktuellen IWF-Verkehrsbericht.